Wir haben heute ein Extra-Programm, eine Sendung mit einer Gruppe von Radioaktivistinnen aus Valparaíso, Chile. Sie waren gestern in der Flora und haben über ihre Projekte gesprochen. Heute haben wir sie hier im FSK und werden darüber sprechen. Erstmal hören wir einen kurzen Musik und dann sind wir mit den Aktivistinnen dann dran. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Wir sitzen jetzt im Studio und sind einmal mit der Journalistin aus dem Reportera Chaos, nennt sich. Das ist Radio Rara Señal aus Valparaíso. Aber auch eine Gruppe aus Repräsentantinnen aus der Asamblea Abierta in Hamburg. Wir werden uns mit ihr unterhalten und sie wird uns dann erzählen. Es wird auch Übersetzungen geben, was für Projekte sie haben und was in Chile gerade passiert. So, dann gebe ich dir einmal und du kannst dich gern vorstellen und uns erklären, wie das heute läuft. Hola, hola a todos quienes estén escuchando en este momento. Acá me presento como una radialista de radios libres comunitarias. Hallo, hallo an alle Hörerinnen. Ich stelle mich vor als eine Journalistin von Community Radios. Soy de una radio anarcofeminista y somos mujeres y disidencias sexuales quienes componemos la radio en Valparaíso. Ich bin Teil von einer anarchistischen, feministischen Radio-Unternehmung und wir bestehen aus Frauen und sexuellen DissidentInnen. Les voy a contar un poco sobre la revuelta que está ocurriendo en Chile y para eso quiero hacer una breve, prometo que muy breve, introducción histórica que me parece importante para entender el proceso revolucionario que está ocurriendo en Chile. Sie wird uns vom Aufstand in Chile berichten und dafür hält sie für nötig eine Einleitung, eine historische Einleitung von der Situation in Chile mit uns zu teilen. Primero contar una anécdota. Como bien saben, la revuelta ocurre el 18 de octubre en el territorio de la capital de Chile y el 19 de octubre en los otros territorios de Chile. Erstmal beginnen wir mit einer Anekdote. Am 18.10. fängt der Aufstand an in der Hauptstadt Chiles und am 19.10. Oktober fängt es in anderen Städten des Landes. Para el 19 de octubre se estaba convocando a una actividad política. Por supuesto, esto estaba convocado desde antes de la revuelta, que titulaba ¿Por qué no está ocurriendo en Chile lo que está pasando en Ecuador? Am 19.10. hat man begonnen wollen mit einer politischen Aktivität, die hieß, warum passiert es nicht in Chile, was gerade in Ecuador passiert? Y ese día estalla la revuelta en el territorio de Valparaíso, como tantos otros territorios fuera de la capital de Chile. An dem Tag geht es eigentlich los mit dem Aufstand in der Stadt Valparaíso, sowie in anderen Städten Chiles. A Latinoamérica la atraviesa una problemática bien importante, muy decisivo en el territorio, que es la historia y la memoria del colonialismo que nunca se fue de Latinoamérica y que hoy día hace que estallen revueltas en toda Latinoamérica, puesto que el extractivismo continuó, el colonialismo continuó. En Lateinamerika allgemein gibt es eine sehr entscheidende Problematik, und zwar die Erinnerung, die Geschichte des Kolonialismus. Der Kolonialismus existiert immer noch, der Extraktivismus gibt es immer noch, und das führt zu verschiedenen Aufständen in unserem Kontinent. Esa es una de las memorias históricas muy antiguas. Se dice que no son 30 pesos lo que molesta que haya subido el metro en Chile, sino que son 527 años de opresión histórica. En Chile wird es gesagt, der Aufstand wurde nicht erzeugt von der Erhöhung von 30 pesos in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern von 527 Jahren von kolonialer Unterdrückung. Otra memoria histórica importante es la memoria histórica en Chile de la Unidad Popular, que me parece que hay dos cosas bien importantes de ahí. Una es la historia de organización política muy profunda, junto con propuestas frente a los agresores, como es la expropiación y el placer de pertenecer a un pueblo. In Chile ist auf jeden Fall es prägend in Betracht der kollektiven Erinnerung die Präsenz der Unidad Popular. Besonders was die politische Organisation angeht, ist die Enteignung eine Form des politischen Erinnerns. Esto, por supuesto, no le gustó a la clase dominante. Y en 1973, bueno, comienza la dictadura en Chile, que es otra memoria importante que está bien inserta en la memoria histórica del pueblo chileno, que es la profundización del experimento neoliberal y la violación sistemática de los derechos humanos. 1973 fängt die Militärdiktatur in Chile an. Das ist als eine organisierte Antwort der herrschenden Klassen. La memoria de las desapariciones de los derechos humanos, la violación a los derechos humanos. Tja, und im Rahmen dieser Diktatur wurden die Menschenrechte stark verletzt, was zum Beispiel das Verschwinden lassen angeht und verschiedene Mörderfälle und so weiter. Cae la dictadura en un momento, no vuelve la democracia, sino que se vuelve a un sistema de partidos. Die Diktatur, die Militärdiktatur, gilt es seit einem Tag nicht mehr, aber der Übergang zur Demokratie findet nicht statt. Es wird zum Neoliberalismus übergegangen. Es el momento en el que el experimento neoliberal se profundiza, el extractivismo se profundiza también y comienza un sistema de endeudamiento de la población y la privatización de casi todo lo que existe en el territorio de Chile. Mares, ríos, bosques, tierras, salud, educación, etc. Dieser Übergang ist quasi, wie eben erwähnt, ein Übergang zum Neoliberalismus, zum Extraktivismus, zur systematischen Erzeugung von Krediten und deshalb von der Privatisierung des Wassers, des Flusses, der Wälder, der Natur allgemein. Por ejemplo, Chile es el único país del mundo que tiene aguas privatizadas. Nuestro ministro de Agricultura tiene, por ejemplo, compradas 29.000 litros por segundo. Chile ist eigentlich das einzige Land auf der Welt, wo das Wasser privat ist. ¿Cuánto era? 29.000 litros por segundo. Ja. 29.000 Liter Wasser pro Sekunde sind zurzeit in Händen von privaten Unternehmern. Muy conveniente para un ministro de Agricultura, ¿no? Okay. Ja, konkret gesagt vom Minister von Agronomie. Otro ejemplo es la privatización del mar. El mar en Chile pertenece a 7 familias y estamos hablando de una costa de 6.400 kilómetros. Ein anderes Beispiel ist die Küste Chiles, 6.400 Meter lang, gehört eigentlich nur 7 Familien. Y bueno, esta memoria histórica es importante, puesto que los adolescentes, que son quienes comienzan la revuelta en Chile, tienen la memoria histórica de que sus abuelos sufrieron la dictadura militar, fueron también parte de la Unidad Popular, y sus padres viven la resistencia a la dictadura y son padres endeudados por un sistema absolutamente neoliberal. Das alles gehört zur kollektiven Erinnerung der nicht nur der Diktatur, sondern auch der Diktatur und der Gewalt der Diktatur in der Militärdiktatur, sondern auch der Verarmung des chilenischen Völkers durch Kredite. Und das ermutigt sozusagen die Jugendlichen heutzutage, sich politisch zu organisieren. Propongo ir a una pausa musical después de esta más o menos breve introducción histórica. Wir gehen jetzt in einer musikalischen Pause nach dieser kurzen Einleitung. Thank you. la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que él nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente. Como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Escuchábamos recién a Nano Stern, un cantautor chileno, que hace esta canción en memoria de específicamente Gustavo Gatica, un chico que perdió sus dos ojos producto de disparos de la policía, pero también en memoria a todas las 352 personas que han recibido traumas oculares durante la revuelta. Also das Lied, das wir eben gehört haben, wurde von Nano Stern geschrieben. Er bezieht sich in diesem Lied auf konkret auf Gustavo Gatica, eine Person, die eigentlich beide Augen in den Protesten in Chile verloren hat, durch Angriffe der Polizei, Geschüsse der Polizei. Aber auch allgemein bezieht sich er auf die 352 Menschen, die deren Augen verloren haben im Rahmen dieser Proteste durch Polizeigewalt. Ya volviendo al tema que nos convoca, que es la revuelta en Chile, me gustaría contarles también que el año 2018, el año pasado, hubo masivas revueltas feministas en todo el territorio de Apiayala, como se llama, como nos llamamos a nosotras mismas en Latinoamérica, pero también específicamente en el territorio de Chile. 2018 gab es massive Aufstände, feministische Aufstände im ganzen Kontinent Abya-Yala. Diese Bezeichnung ist eine Selbstbezeichnung von den Menschen in Lateinamerika, die den Terminus Lateinamerika an sich zurückweisen. El feminismo nos entrega al menos dos cosas. Uno, una red solidaria muy grande y activa. Y respuestas y formas de autodefensa y de respuesta a nuestros agresores. Der Feminismus, er gibt uns die Gelegenheit, solidarische Netzwerke aufzubauen, sowie Selbstverteidigungsaktivitäten anzufangen, um uns den Tätern gegenüber natürlich verteidigen zu können. Mucha de la revuelta feminista se realizaron en los mismos liceos que luego también fueron parte de las revueltas de este año. Viele von diesen feministischen Aufständen haben in Schulen stattgefunden, wo auch diese allgemeinen Volksaufstände selbst geschehen sind. Contarles que el Estado de Chile es enormemente agresor de los derechos de la infancia. Habían propuesto una ley en el 2019, en los primeros meses del año escolar, llamada Aula Segura. Y eso era básicamente el poder militarizar las escuelas. Der chilenische Staat an sich gewährleistet nicht die Sicherheit und die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Okay. Anfangs 2019 wurde ein Gesetz verabschiedet namens Aula Seguras, also sichere Klassräume, was eigentlich in der Praxis eine Rechtfertigung von der Militarisierung von Schulen entsprach. En Chile al Estado no le interesa la infancia y menos la infancia pobre. Un ejemplo de eso son los 2000 niños desaparecidos en el CENAME, que es el organismo estatal que se preocupa de la infancia y adolescencia que, bueno, o está penalizada por la ley o no tiene familia con la que estar o su familia no puede cuidar de ellos. Nämlich das Institut CENAME, so wie was ähnliches wie in Deutschland das Jugendamt, eine Institution, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass Kinder in Notsituationen, beispielsweise ohne Eltern, der chilenische Staat sorgt nicht für die Rechte dieser Kinder, für das Wohl dieser Menschen ohne Familie. Auch von verschwundenen Kindern. Son estos mismos adolescentes pobres de escuelas públicas quienes comienzan las revueltas al principio, durante todo octubre, y un 18 de octubre es cuando la policía empieza a dispararles. Y es eso lo que impacta enormemente en el país y se llena el centro de la capital en protesta a los disparos a nuestros adolescentes. Diese Jugendlichen von staatlichen Schulen fangen an zu protestieren. Der Aufstand fängt, das geschieht am 18. Oktober, wo selbst die Polizei damit anfängt, diese Jugendlichen, diese verärmten Jugendlichen anzuschießen. Und als Konsequenz davon begibt sich das chilenische Volk auf die Straßen, um diese Gewaltaktion von der Polizei zu verurteilen. Y es entonces cuando el presidente Sebastián Piñera declara el estado de excepción en algunas zonas de la capital, lo que significa que en aquellas zonas los militares toman el poder, lo cual es enormemente decidor para el pueblo chileno, puesto que revive la memoria de la dictadura. Im Rahmen dessen erklärte Präsident Piñera, der Aufnahmezustand. Das bedeutet, dass das Militär auf die Straßen gehen darf und alles praktisch entscheiden darf, was in der kollektiven Erinnerung des chilenischen Volks einen direkten Bezug zur Zeit der militärischen Diktatur erzeugt. Y para el día siguiente se convoca inmediatamente a marchas en todos los territorios del país, esto en protesta a esta toma del poder de los militares, y se declara también estado de excepción en muchos territorios, entre ellos Valparaíso, que es la zona donde yo habito y de donde provengo. Am nächsten Tag, also am 19. Oktober, gibt es einen Aufstand, gibt es Aufstände im ganzen Land, in vielen Städten, um wieder diese Aktion des Militärs zu verurteilen, wie zum Beispiel in Valparaíso, die Stadt, wo sie herkommt. Y comienza una historia de represión de parte del Estado, de parte de los militares y también de la policía y de la policía de investigaciones de Chile. Und von diesem Punkt aus gibt es oder kann man sprechen von einer Staatsrepression seitens des Militärs und der Polizei sowie von der Verfassungsschutz in dem Sinne. Entre ellos, bueno, lo mencionado, 352 personas con daños oculares, 40 muertos al menos, muchas personas heridas, muchas personas encarceladas. Von dieser Staatsrepression kann man diese 352 Menschen, die deren Augen verloren haben, wenigstens 40 Tote, vielen Verletzten, mehrere Inhaftierte. Contarles que en Chile se empezó a usar otras prácticas ya después de prohibir los balines, que son los que nos quitaron 352 ojos, que es ponerle químicos ácidos al carro lanzagua. Contarles también que el día de ayer hubo un atropello a un chico que fue aplastado entre dos carros de policía y que se encuentra fuera de riesgo vital, pero que tiene totalmente fracturado su pelvis. Innerhalb dieser oder im Rahmen dieser Staatsrepression gibt es Gummischüssen seitens der Polizei, die diese sehr schwere Augenverletzung verursacht haben. Dazu zählt auch einige Chemikalien, die in Wasser von den Wasserwerfern der Polizei eigentlich mit dem Wasser gemischt wird. Dazu zählt auch eine Person, die auf den Straßen angefahren wurde von der Polizei und die gerade sehr schwer verletzt wurde. Gestern wurde angefahren, schwer verletzt. Das Risiko, Lebensrisiko ist das nicht, aber die Person liegt jetzt im Krankenhaus. Otra forma de represión del Estado es la represión psicológica. Nos tienen constantemente con helicópteros sobrevolando, drones persiguiendo a personas y bueno, la amenaza de que en cualquier momento puedes volver sin un ojo a tu casa. No es necesario participar de protestas para que te disparen. Hay un montón de casos de heridos de personas que iban hacia su trabajo o bueno. Eine andere Form der Repression ist der psychologische Druck. Über den Städten fliegen Hubschrauber andauernd, sowie Drohnen. Die Protesten erlebt man mit einem durchgehenden Frucht, ein Auge zu verlieren oder einfach angeschossen zu werden, weil es ist keine Voraussetzung, um angeschossen zu werden, an einer Demonstration zu partizipieren. Es gibt Leute, die einfach angeschossen werden, ohne an etwas beteiligt zu werden. Otra forma de represión es la represión judicial. Tenemos a miles de personas encarceladas o en procesos judiciales abiertos. Y por supuesto esas personas no pueden volver a las calles porque si los agarran de nuevo es cárcel seguro. Es gibt zahlreiche juristische Prozesse, die nicht abgeschlossen sind. Diese Menschen weigern oder tendieren dazu, auf die Straße nicht mehr zu gehen, sich nicht mehr, also nicht mehr zu demonstrieren, weil wenn sie erwischt werden, können sie nochmals inhaftiert und reprimiert werden. Un ejemplo de eso es que se están aprobando leyes que le dan más cárcel a alguien que se encuentra en una barricada que a alguien que viola a una persona mayor de 14. Gerade in Chile ist die Lage so, dass Menschen, die an Barrikaden, Straßenbarrikaden teilnehmen, eine höhere Strafe bekommen als Menschen, die eine Vergewaltigung an eine minderjährige Person, weniger als 14 Jahre, verüben. También le dan de 3 a 5 años de cárcel, esto está en proceso también de ser aprobado, a quienes realicen el que baila pasa, que es una forma de protesta que se ha realizado para cortar calles, donde se para que la persona pueda seguir su camino, tiene que bajarse y bailar, y hacen un cántico así como el que baila pasa, el que baila pasa. Neulich wurde auch verabschiedet, dass Menschen, die sich an einer Protestform namens El que baila pasa, also derjenige, der tanzt, er darf durch. Das bedeutet, die Leute in Chile, die blockieren eine Straße und fangen an, das kurz zu singen, El que baila pasa. Das bedeutet, dass die Person sich aus dem Auto aussteigen muss, kurz tanzt und dann darf die Person weiterfahren. Das ist eine kreative Form der Blockade in Chile gerade. Die mit von 3 bis 5 Jahren Haft verurteilt wird. Contarles también que Chile es un lugar que también tiene privatizados sus medios de comunicación. Son dos grandes empresas que son dueñas de absolutamente, bueno, casi todos los medios de comunicación. Y otra forma de represión que ejerció el Estado es bajar medios libres, comunitarios y del pueblo. Die Medien sind auch in Chile privat. Es gibt viele Medienberichter, die auf jeden Fall vom Staat oder von privaten Unternehmern gesteuert werden. Die freie Medien werden auch angegriffen oder wenigstens nicht mehr gesehen. Angesehen. Les propongo ir a una pausa musical, pero como no todo es terrible. En el próximo bloque vamos a hablar de todas las cosas lindas que han surgido también durante la revuelta. Si no, nos deprimimos. Jetzt machen wir noch eine Musikpause und danach behandeln wir auch die glücklichen Sachen, die innerhalb diesen Aufständen passiert ist. Sonst deprimieren wir alle. Estando el cine arte del Normandía. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos a la perra. Volvemos al tercer bloque. Contarles que lo que escuchábamos recién son Los Prisioneros, un grupo que nace durante la resistencia de la dictadura y que se vuelve a escuchar en las calles durante las revueltas en Chile. Wir kommen zurück mit dem dritten Block. Wir haben gerade das Lied gehört von den Prisioneros. Das war eine Musikgruppe, die in der Diktatur die Resistenz in der Musik gelebt hat. Contarles que vuelven un montón de símbolos como son los Prisioneros u otras canciones de Víctor Jara, de Violeta Parra, y caen símbolos. Caen estatuas, cambian nombre de plazas, nombre de calles. Durch diesen Aufstand in Chile verändert sich vieles und Altes kommt wieder. Symbole, die in der Diktatur wichtig waren, Leute wie Víctor Jara, Violeta Parra, werden wieder aktuell und viele Symbole, die in den Straßen, die Namen von den Straßen, Statuen, die werden verändert, abgerissen oder ja, neu erfunden durch die Bevölkerung. Uno de los símbolos que se vuelve muy importante es el símbolo del perro Quiltro, Matapacos. Ein sehr wichtiges Symbol ist ein Hund, der ist eine Mischform, also kein reinrassiger Hund. Und er wird sozusagen der Töter, der Bullentöterhund genannt. Contarles que, por ejemplo, en el territorio que yo habito, cuando se saquearon tiendas, se repartió mucha comida para perros callejeros, lo que también nos hace pensar que uno, no es casual que se vuelva símbolo un perro quiltro, y dos, que hay una conciencia de ecosistema, de que esto no es solo para las humanas, sino que también para otros seres vivos. Zu meiner Stadt, als viele Geschäfte geplündert wurden, wurde auch viel Essen für die Hunde sozusagen geplündert und auf die Straßen verteilt für die Hunde. Und das zeigt uns zwei Sachen. Eins, dass, ja, dass das System auch für die Hunde und für die, die nicht geliebt oder gemocht oder anerkannt werden, ja, gegen sie da ist und der Aufstand von ihnen kommt. Und zweitens, dass der Aufstand auch für alle ist, nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere und sofern auch die Hunde, die auf den Straßen leben und uns begleiten. Los perros odian a los policías, los perros libres. Die freien Hunde, die hassen die Polizei. Bueno, contarles que Chile es un territorio que antes de la revuelta tenía un 45% de su población con depresión y esta depresión en producto de las vidas miserables a las que nos condenan, se convierte en rabia. Ich möchte euch erzählen, dass vor diesem Aufstand 45% der ganzen Bevölkerung in Chile unter Depressionen litt und diese Depression und diese Traurigkeit hat sich in Wut verwandelt. Se empieza a organizar asambleas en todos los territorios de Chile. Son asambleas autoconvocadas, es decir, sin partidos políticos ni organizaciones políticas, asambleas autogestionadas y asambleas horizontales. Ich möchte erzählen, dass in Chile seit dem Aufstand sich die Bevölkerung zusammengetan hat in Form der Kommunität, wie Treffen, die sich für die neue Verfassung entstanden haben und sich dafür interessieren. Und in diesen Assemblées, wie wir sie nennen, wird darüber diskutiert, was für neue Gesetze und wie die Gesetzgebung sein wird. Toda la represión que ya les contaba en el bloque anterior genera que la sociedad chilena se politiza enormemente. Nos conocemos entre todos ahora y la población se vuelve enormemente amables entre el pueblo. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Und durch diese neue Form der Kommunität gibt es eine Politisierung der Gesellschaft in der Form, dass es viel solidarischer geworden ist. Die Kommunität achtet auf sich gegenseitig und nur das Volk kümmert sich jetzt um das Volk wirklich. No hay nada más bello que el placer de lo colectivo, Es algo que yo no me imaginaba ni remotamente cómo se sentía, y la verdad es que yo creo que agarrándole el gustito de esto, es muy difícil volver atrás a estas vidas individualistas a las que nos habían condenado. Für mich gibt es nichts Schöneres als diese Kommunität und dieses gegenseitige Leben. Und ja, durch diesen Aufstand hat sich das jetzt wirklich ausgeprägt, und ich kann sagen, dass es etwas ist, was ich liebe. El individualismo de pobre no se sostiene y cae en Latinoamérica toda. Das Denken des Individuums als ja, nur einzelne Person, und ja, dieser Individualismus, der den Armen sozusagen vorgedrückt wurde, der fällt jetzt, und es kommt auf ein kollektives Beieinandersein, und das ist wunderschön. Como formas de autodefensa del pueblo, es que todas las personas se vuelven reporteras, se vuelven contra el celular que nos habían querido, con las que nos habían querido volver muy individuos, y se vuelve un arma colectiva. Eine Form der Selbstverteidigung sind jetzt auch die Handys, die eigentlich dazu da waren, uns abzuschotten und uns auf uns selbst zu fixieren. Und die werden aber jetzt eingesetzt dafür, sozusagen die Situation zu reportieren und Fotos und Aufnahmen und Videos zu machen, um ja, uns gegenseitig zu informieren. Otra forma de autodefensa fue que, o es que, esta revuelta no tiene ninguna cabeza. Entonces se tiene como un control del descontrol, y no hay con quien sentarse a dialogar. Ein anderes Merkmal von diesem Aufstand ist, dass es keinen Kopf gibt oder keinen Anführer, der auf Ohne oben steht, und es gibt eine Horizontalität in der ganzen Bewegung. Contarles también que cae el materialismo. Durante los saqueos, muchas cosas que se sacaban se repartían en la comunidad, y muchas de ellas también se tiraban a las barricadas, cosas que nos enseñaron que son muy importantes, como televisores gigantes, bicicletas, parlantes muy caros, etc. Eine andere Sache, die auch fällt jetzt durch den Aufstand, ist der Materialismus, also die Sachen, die von den großen Geschäften geplündert werden, die werden oft auf die Barrikaden selbst geschmissen oder unter ja, den Leuten verteilt, die dort wohnen. Und ja, dadurch ergibt sich halt ein kollektives Denken, das nicht auf diesen Materialien basiert wird. Otra cosa muy importante es que los saqueos se producen contra grandes tiendas, se producen contra las iglesias, contra también organismos privados que, por ejemplo, como AFP, que es el Fondo de Pensiones de Chile, que es enormemente privatizado y además obligatorio. Ja, diese Plünderungen sind eigentlich da an die großen Konzerne gerichtet, auch an Kirchen und an private Institutionen wie die AFP. Das ist unser Rentensystem, und das ist zwangsläufig für jeden Bürger, und es ist privatisiert und ja, sehr ungerecht. Contarles, por ejemplo, de la AFP, algo bien absurdo es que se contabiliza con que hay una esperanza de vida, según la AFP, de 126 años. Entonces, se calcula aproximadamente en 66 años para las mujeres que jubilan a los 60, esta repartición del dinero. Por supuesto, mueren antes, y el resto de la plata queda para los fondos de pensiones. Ein bisschen zu der AFP, zu dem Rentensystem. Es wird so berechnet, dass als ob die Personen 120 Jahre alt werden. Also die Lebenserwartung, um diese Renten zu berechnen, ist sehr hoch. Bei den Frauen ist es bei 66 schon, fängt die Auszahlung an, aber es ist nicht richtig berechnet. se crea en el fondo un nuevo cotidiano que resiste y existe hasta ahora. Muchas marchas, muchas asambleas, asambleas diarias y una resistencia y una ocupación de las calles muy importante. Es wird heute in Chile ein neuer Alltag kreiert und dadurch ergeben sich jeden Tag neue Proteste und Märsche von den Menschen, von der Bevölkerung und Treffen gibt es auch jeden Tag praktisch im ganzen Land, wo sich die Bevölkerung zusammentut und diskutiert und politische Themen anspricht. Contarles, por ejemplo, que tenemos un gobierno enormemente deslegitimado. Es el 95,6% de la población que rechaza al gobierno de Sebastián Piñera. Noch dazu zu sagen, es ist wichtig, dass der Staat nicht mehr legitimiert ist. 95,6% sind nicht mehr einverstanden mit dem Präsidenten Sebastián Piñera. Y bueno, contarles que esto no para, que no hay vuelta atrás, no es solo un decir, sino que es real, es concreto. Después de haber recibido y sigue la represión, ¿cierto? Pero de la represión no hay vuelta atrás, pero tampoco del conocernos ni del placer de conocernos. Dazu zu sagen ist, dass dieser Aufstand nicht mehr aufhören wird. Es gibt kein Zurück mehr für uns. Wir sind uns sicher, dass das, was sich jetzt wendet, zum Guten ist und dass das Kollektiv und die Kommunität ya una schöne Quelle geworden ist für uns. Cayeron las máscaras, ya todos saben lo corrupto y lo horrible que es el Estado de Chile, y también todos ya están posicionados políticamente y se nota que en este momento es una lucha entre el pueblo y la clase privilegiada. Sind die Masken gefallen von vielen. Der Staat hat sich als korrupt herausgegeben und die politische Position der Bevölkerung hat sich gestärkt und dadurch ergibt sich so ein Kampf, könnte man sagen, von der Bevölkerung gegenüber den staatlichen Repräsentanten. Y propongo de nuevo ir a una pequeña pausa musical, si les parece. Y podríamos, de ahí les cuento un poquito, que podemos hablar mientras se busca la música o quizá ya está lista. Sí, bueno, contarles que vamos a hablar un poco en el próximo bloque de las tesis, que sabemos que se ha replicado también acá en Hamburgo. Vamos a comentar también cuánto influye el caso de Camilo Catrillanca en la revuelta. Y también sobre, Catrillanca y del pueblo mapuche. Y vamos a hablar también cuál es el rol de la migración en toda esta revuelta. Wir werden jetzt wieder kurz zur Musik kommen und danach werden wir ein bisschen über die feministische Bewegung in Chile reden, über las tesis, auch über die Mapuchen und Camilo Catrillanca, der Mann, der ermordet wurde. Und dazu wollen wir jetzt auch zu der Migration kommen und den Leuten, die nach Chile migriert sind. Aber erstmal wollen wir Musik hören. Mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo y mami, madre, mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo y mami, ya lo verás, que todo cambiará. Y digo mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo y mami, ya lo verás, que el abuso acabará. Mi madre me llamaba, ¿dónde vas? padre, voy al centro a luchar por dignidad. Te prometo que me cuido, nada malo va a pasar. Los balines duelen poco y mis ojos cuidaré. Te dije si no hay cambio aquí yo no me quedaré. Mirando el abuso como en el 73. Ya no quiero que llores, ya no quiero que sufras. Se burlan de nosotros, nosotros en silencio. Basta de ese juego, basta de esa mierda. Ya no existe un momento de silencio porque mañana volveré. No me cansaré, lo haré por ti, por mí, el pueblo. Con mi vida hasta vencer. La violencia que nos dieron ahora se va a devolver. Las balas que tiraron también le van a volver. No hay tiempo que perder. El pueblo ha despertado y no para hasta vencer. El pueblo ha despertado y no para hasta vencer. Mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que todo cambiará. Y digo mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que el abuso acabará. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la Plaza de la Dignidad. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la Plaza de la Dignidad. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la Plaza de la Dignidad. Vamos a vencer. Volvemos, vamos a cambiar un poco la planificación que les habíamos contado, pero vamos a hablar ahora sobre el rol de la migración en la revuelta. Willkommen zurück. Wir wollen ein bisschen das Thema ändern, aber wir wollen auch jetzt über die Rolle der Migration in diesem Aufstand reden. Contarles que en Chile en los últimos años ha aumentado un montón la población migrante. Y que el Estado ha sido muy xenófobo, muy fascista frente a la población migrante, pero solamente la población migrante pobre y latinoamericana. Por supuesto, no es la misma forma con los alemanes o con los europeos. Ich möchte euch gerne erzählen, dass der Staat in letzter Zeit, also dass die Migration gestiegen ist, viele Leute nach Chile gezogen sind in den letzten Jahren, besonders letztes Jahr, und dass der Staat als Antwort auf diese Migration sehr xenophob und faschistisch sich geäußert hat, aber besonders gegen die Migranten und Migrantinnen, die aus lateinamerikanischen Ländern kommen und arm sind oder ja, eine andere Hautfarbe haben auch. Tenemos, por ejemplo, el caso de asesinatos de Joan Florville, de Rebeca Pierre. Las dos son chicas haitianas. A una la encarcelan porque creen que abandona a su hija y la asesinan en la comisaría. Y a la otra chica, bueno, no la atienden en el hospital y muere en un paradero. Luego de que la mandan de vuelta a casa desde el hospital. Wir haben zwei Fälle auch von Frauen, die ermordet wurden durch diese Nicht-Anerkennung, durch diese Diskriminierung. Eine heißt Joan Florbier und die andere Rebecca Bier. Die eine wurde inhaftiert und danach ermordet von der Polizei. Die andere wurde im Krankenhaus nach Hause geschickt und sie ist in der Bushaltestelle verstorben. Son ejemplos de que el Estado de Chile es un Estado enormemente xenófobo. El Estado también comenzó unas deportaciones por semanas de aproximadamente 60 personas en el 2019 y la semana anterior volvió a deportar. El Estado también ha intentado culpar a migrantes de la revuelta en Chile. Der Staat ist sehr xenophob geworden, der Migration gegenüber. Es wurden letztes Jahr pro Woche 60 Leute deportiert. Letzte Woche hat es wieder sich zugespitzt und es wurden noch mehr Leute deportiert. insgesamt wird auch gesagt von dem Staat aus, dass der Diskurs ist, dass die Ausländer, die reinkommen, dass sie diesen Aufstand sozusagen produziert haben und dass sie dann auch an Schuld sind. Para el Estado hay cuerpos que importan menos y durante la revuelta tenemos a un 30% de las personas asesinadas que son población migrante. Für den Staat sind einige Körper anscheinend nicht so wichtig wie andere und wir können sagen, dass 30% der Opfer, der Todesopfer in diesem Aufstand Menschen sind, die migriert sind nach Chile. En la radio nosotras también contamos con un montón de chicas migrantes y lo que nos han contado es que tienen mucho miedo de participar puesto que es mucho mayor la persecución a la población migrante que se politiza, además, además de que es ilegal. Y han intentado ir a distintas actividades, pero la calle es un espacio que les da mucho miedo, producto de que es bien posible que las deporten del país si las encuentran en manifestaciones. Wir in unserem Radioprogramm haben auch mehrere Mitarbeiterinnen, die Migrationshintergrund haben und diese äußern sich, dass sie sagen, dass sie Angst haben und dass sie partizipieren, aber nicht sich sehr viel einwickeln möchten, weil sie natürlich auch vom Staat besonders verfolgt werden als politisch aktive Ausländerin. Bueno, nosotras somos de la postura que, bueno, no creemos que es la gran solución el cambio de la Constitución, aunque sí es importante. Pero si se hiciera, nosotras pensamos que también debería haber escaños para la población migrante. Wir sind zwar nicht von der Postur, dass eine neue Konstitution alles verbessern wird, aber wenn das so geschieht, dann wünschen wir uns, dass die Bevölkerung, die nach Chile migriert ist, dort mit eingeschlossen wird in der Gesetzgebung. Sí, bueno, pasamos entonces al siguiente tema, a menos de que alguien quiera comentar también un poco más sobre, ¿no?, los migrantes y su situación en la revuelta. Wir kommen zum nächsten Thema und vielleicht möchte jemand einen Kommentar hier abgeben über die Migration und die Situation in diesem Aufstand. Sí. Así en español. No, simplemente que para dejar un precedente que hay que sentar es que dentro del propio contexto chileno hay una condición que agrava la problemática de la migración y es el racismo. Dentro de la propia sociedad chilena, el grupo, por ejemplo, un grupo que sufre especialmente la violencia del Estado y la violencia del propio pueblo chileno son los haitianos. Hay una población colombiana afrodescendiente muy alta que migra hacia Chile, así como ecuatorianos, dominicanos y otros países de la región, que no solamente experimentan la violencia del Estado y de la, inclusive del propio pueblo chileno, por migrantes, sino también por personas en condición racializada para la dominación. Ich übersetze mich selber. Ich wollte nur Bezug darauf nehmen, dass der Kontext in Chile ist im Vergleich zum deutschen Kontext wesentlich anders. In Chile die hohe Migration von Haitianern, Haitianerinnen und von Afrodeszendenten, Kolumbianerinnen, Dominikanerinnen, Äquatorianerinnen stellt eine noch eine schwierige Ebene für die Auseinandersetzung in diesen Protesten, in diesem Aufstand in Chile, weil die chilenische Bevölkerung sich rassistisch äußert und rassistisch vorgeht in dieser, also gegen jetzt den haitianischen oder kolumbianischen Migranten gegenüber. Eben, dass das auch erwähnt werden muss. Bueno, y pasamos ahora al tema de las tesis. Contarles que esta es una de muchas muchas puestas en escena en la calle que en las que se involucra el feminismo también en la revuelta. Las tesis son de Valparaíso, lo digo con mucho orgullo también, y un saludo enorme para ellas si es que llegaran en algún momento a escuchar, pero también para todas las chicas y disidencias sexuales que en todos los rincones del planeta han hecho propio también esta expresión callejera, esta denuncia callejera de las tesis. Wir kommen jetzt zu den Tesis. Das ist ein feministisches Kollektiv in Chile und die eine Performance in Santiago dargestellt haben und diese sich erweitert hat weltweit und möchten gerne über sie reden und uns natürlich auch die ganzen anderen Äußerungen dieses Protestes, das sich verbreitet hat weltweit, wichtig und wir wollen diese ganzen Frauen, die sich bewegen, hier mit einbeziehen. Bueno, nosotros nos organizamos acá en Hamburgo como un grupo de mujeres y latinas, también alemanas, para hacer la performance. Ya las hemos hecho en tres diferentes ocasiones. Una vez en el centro de Hamburgo, la otra vez en el marco de una demostración como latinoamericanos en contra de la en contra del neoliberalismo en Latinoamérica, y la última vez frente al consulado turco en protesta por el encarcelamiento de las mujeres turcas que hicieron la performance en Istanbul. Wir wollen jetzt auch über das, was wir in Hamburg hier gemacht haben, mit den Frauengruppen von lateinamerikanischen Frauen, die auch zusammen in Solidarität mit deutschen Frauen und anderen Nationalitäten auch hier die Performance durchgeführt haben. Das erste Mal war am Hauptbahnhof am 3.12. Da haben wir uns versammelt und die Performance durchgeführt zum ersten Mal. Das war sehr gut und dann später haben wir das innerhalb von einer Demonstration am 14.12. wieder durchgeführt, zweimal am Anfang und am Ende. Und diese Demonstration kommt von einem Kollektiv, der heißt Abyayala, also unsere Amerika. Und wir durften dort auch mitwirken als Lateinamerikanerinnen und international solidarische Frauen. Und das dritte Mal war vor dem türkischen Konsulat, das war letzten Dienstag und dort haben wir getanzt und gesungen, weil es diese Performance in der Türkei durchgeführt wurde und dort Frauen inhaftiert wurden und wir für die Freiheit von diesen Frauen das vor dem türkischen Konsulat machen wollten und dort ihre Freiheit sozusagen aufrufen wollten. Bueno, nos pareció importante también hacer la versión en alemán de las tesis, ya que es un tema que, a pesar de que en Chile ahora con la violencia policial se ve fuertemente, acá en Alemania también hay un alto nivel de femicidios. Y por lo mismo es un tema que le concierne a las mujeres de forma transversal en todo el mundo. Wir wollten das auch auf Deutsch machen und haben das auch innerhalb von unserer Performance durchgeführt, weil es hier in Deutschland auch ein großes Thema ist und die Femizidrate auch sehr hoch ist. Yo quisiera hacer una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, contarles que para quienes no conozcan el trabajo de las tesis, esta performance se llama Un violador en tu camino y lo que hace es, al menos en el territorio de Valparaíso, a los que yo asistí, se reivindica que la culpa no era mía. Cuando ocurre un abuso sexual o una violación, nunca es la culpa de la persona que es víctima. Y además se hace la acusación de que es cómplice el Estado, es violadora la policía y es cómplice también el Poder Judicial que tiene a muchos femicidas en la calle y se apunta a los violadores. El violador eres tú. Me gustaría saber si es que en acá en Alemania le cambiaron la letra o lo mantuvieron tal cual y por qué, quizá. Nochmals zur Erklärung. Diese Performance, die von dieser Kollektive in Valparaíso entwickelt wurde, die Performance heißt an sich Un violador en tu camino, also ein Vergewaltiger auf deinem Weg. Dabei wird behandelt die Schuldfrage. Dabei wird ausgesagt, dass die Schuld niemals und auf keinen Fall niemals am Opfer gelegt werden darf, nur am Täter. Der Staat wird als Kompliz erklärt, die Polizei als eine Vergewaltigungsinstitution und dass der Staat und das juristische System vereinfachen den Weg von der Vergewaltigung. Dabei möchte unsere Radioberichterin Reportera del Chaos eine Frage stellen, ob die Parolen der Performance übersetzt wurden, ob sie genauso behalten wurden, wie das in der Originalsprache konzipiert wurde. Para responder con tu pregunta, nosotros intentamos una traducción. Fue bastante complejo porque hay ciertas palabras que en alemán, por ejemplo, no riman con el ritmo también. Entonces intentamos simplificar el lenguaje. Yo puedo decir que quizás algunos que son alemanes al texto como que le encuentran errores gramaticales, pero bajo el sentido y el contenido del texto nos era más importante. Entonces bajo esa premisa intentamos que quedara el contenido más que la forma. Y por eso yo creo que suena quizás un poco raro, pero al fondo se entiende muy bien el mensaje y eso es lo que nos importó a nosotros en la traducción del texto. Ich werde mich auch selber übersetzen. Ich kann ihr sagen, dass durch diese Übersetzung ein Schwerpunkt gefallen ist, und zwar, dass der Inhalt des Textes wiedergespiegelt wird und nicht unbedingt die Form. Wir haben im Deutschen vielleicht ein paar grammatikale Fehler oder auch Worte, die vielleicht nicht sehr deutsch sind, aber sie werden sehr gut verstanden und es ist uns wichtig, dass also der Inhalt und auch das, was der Text aussagt, rüberkommt und nicht so sehr, dass die Form perfekt ist und alles passt. Ja. ¿Les parece que nos vamos a escuchar las tesis acá en Hamburgo? Está el audio listo. Y después escuchamos a Violeta Parra con Arauco tiene una pena y entramos al tema de Gualmapu, Mapuches y Camilo Catrillanca. Gleich kommen wir zum Audio von las tesis, von dieser Kollektive, die eben erwähnt wurde. Und gleich danach wir hören das Lied Arauco tiene una pena, das sich genau auf die Thematik, die Problematik der Mapuche im Gualmapu oder südlichen Chile bezieht. ¡Impunidad para el asesino! Volvemos. Recién escuchábamos entonces la primera intervención de esta performance de las tesis en Hamburgo. Gerade eben haben wir gehört die erste Performance von las tesis, da die hier in Hamburg von unserer Community durchgeführt wurde. Ahora llegando al tema de el pueblo originario mapuche que habita la zona más del sur de Chile, esto producto del desplazamiento que el Estado les ha obligado a hacer. Y... Okay, die, jetzt behandeln wir die Mapuche. Das ist die, die First Nation, beziehungsweise ein indigenes Volk im südlichen Chile. Also die bewohnen das südlichste Teil Chiles aufgrund von der Vertreibung des chilenischen Staates. Contarles que el Estado de Chile ya tenía estos tratos muy represivos contra el pueblo mapuche antes de la revuelta y durante los últimos 30 años de la supuesta democracia, baleando niños, asesinando a dirigentes y comuneros mapuches y otras muchas formas de represión, como por ejemplo helicóptero constantemente, judicialización de comuneros mapuches que recuperan sus tierras robadas por el Estado de Chile y entregadas a empresarios privados que contaminan y se apropian de los ríos que eran libres. Diese strukturelle, systematische Gewalt gegen das Mapuche-Volk ist definitiv älter als diesen eineinhalb Monate. 30 Jahre Demokratie, der sogenannten Demokratie, werden verleugnet von der repressiven Haltung des chilenischen Staates den Mapuchen gegenüber. Die werden angeschossen, Kinder sogar werden angeschossen, inhaftiert, Hubschrauber fliegen über das Ahnenland der Mapuche. Die werden auch juristisch angegriffen, inhaftiert und der Landraub und allgemein der Raub von der Natur wird seit Jahren, seit langer Zeit vom Staat und sogar vom Kolonialstaat praktiziert. El pueblo mapuche tiene a muchas personas asesinadas por el Estado y el último asesinato que fue bien importante puesto que evidencia que el Estado hace montajes es el caso del asesinato de Camilo Catrillanca. Der Staat, der chilenische Staat ermordet die Mapuches und er verfälscht auch die Szenarien des Mords, wie es bei dem Fall von Camilo Catrillanca passiert ist. Camilo Catrillanca era un comunero mapuche, fue asesinado por la policía chilena. Fue asesinado por la espalda mientras él se escapaba junto a su sobrino. La historia que nos contaron fue que él estaba, el montaje que hicieron fue que él estaba, había sido parte de un robo de autos y hace muy poco tiempo salió a la luz la verdadera historia y parte del montaje también fue que se escondieron las cámaras con las que la policía estaba mientras asesinó a Camilo Catrillanca. Camilo Catrillanca es, nochmal zur Erklärung, ein Community-Repräsentant von den Mapuches. Er wurde erschossen von der chilenischen Polizei. Von seiner Rückkehr aus wurde er erschossen. Also ohne sein Kenntnis wurde er fatal erschossen. Der Staat inszeniert eine Rechtfertigung, eine juristische Rechtfertigung zur Tötung dieses Mannes. Dabei wird erzählt, dass er an einem Autoüberfall teilgenommen hat und vielleicht deswegen war es legitim, dass diese Person umgebracht wurde. Camilo Catrillanca se fue transformando en un símbolo de resistencia también muy importante en la revolución que ahora ocurre en Chile. También no solamente su imagen, sino que también la, los símbolos mapuches, como la bandera que representa a los mapuches y bueno, en general los símbolos de resistencia de la comunidad. Catrillanca wird so ein Symbol des Aufstands in Chile, so wie allgemein alle Mapuche-Symbole, wie zum Beispiel die Mapuche-Fahne, ist normalerweise auf, dem, auf den Straßen beim Aufstand zu sehen. Bueno, y creo que nos podríamos ir con el tema que prometíamos de Violeta Parra para luego pasar a conversar un poco sobre, nos cuenten un poco sobre esta asamblea de solidaridad. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Sí. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Queremos presentar un poco la asamblea de chilenos y chilenas que tenemos acá en Hamburgo, organizando. Nos juntamos una vez a la semana, generalmente son los martes o los miércoles, y la próxima vez va a ser el 8 de enero en la Brigittenstraße 5, o sea, en la B5. Siempre es a las 7 de la tarde para todos los chilenos, chilenas interesados que quieran participar. Están invitados también todos los que se quieran mostrar solidarios, también está abierto a todo público en realidad. kurze Übersetzung auf Deutsch. Es gibt eine offene Versammlung für die Solidarität diesem Aufstand gegenüber. Es gibt regelmäßige wöchentliche Treffen in der Brigittenstraße 5 für alle chilenische Bürger, die gerade in Hamburg und Umland leben, aber selbst für solidarische Personen, die in irgendeiner Form mitmachen wollen würden. Das nächste Treffen findet am 8. Januar statt, 19 Uhr. Jemals. Ja. Und dazu möchten wir auch für ein kleines Fest einladen und ein gemeinschaftliches Essen und mit Musik und ein bisschen Feier, das auch in der Brigittenstraße 5 stattfinden wird. Das ist am 27., also eine Solidaritätsfeier, wird von dem Kollektiv Aviala Nuestra America organisiert, aber es werden auch Spendergelder für die erste Linie in Chile und für den Aufstand in Chile gesammelt. Und es gibt verschiedene Dinge, die dort dann stattfinden werden. Ihr seid alle sehr herzlich eingeladen. Desto mehr Leute kommen, desto besser. Sí, preguntarles quizás sobre lo de la Asamblea de Solidaridad, si también quizás qué cosas se están imaginando hacer o más o menos cuál es como el rollo, quizás lo dijeron en alemán y no entendí, pero ¿qué piensan hacer y cómo, y también qué han sentido quizás respecto a volver a juntarse o bueno, juntarse por primera vez y conocerse? Unsere Radioberichterin fragt die Teilnehmerinnen der Versammlung, was wir so treiben in der Versammlung, in der Organisation, was wir uns vorstellen, was unsere worum es geht in unseren Aktivitäten. Bueno, la asamblea es una oportunidad para conversar sobre qué es lo que podemos hacer desde Hamburgo para apoyar y hacer solidaridad con Chile. Hemos, por ejemplo, hecho una peña solidaria, una fiesta donde pudimos recolectar dinero para mandar a Chile, en parte a una organización que se ocupa de las prótesis para las personas que han perdido los ojos en las protestas, y también para insumos médicos para la primera línea también. Wir haben seitdem wir angefangen haben uns sehr viel mit der Solidarität in Chile, mit Themen, die aus Chile kommen, befasst. Wir wollen einen Beitrag zu der neuen Gesetzgebung auch machen und unsere Gedanken dazu sammeln. Wir haben auch schon eine Peña, also das ist ein Fest, sozusagen ein Volksfest, organisiert, in dem wir Spendegelder für die erste Linie in Chile, also die Leute, die direkt auf den Straßen sind, gesammelt, und auch besonders für die Leute, die Augen oder ja, andere Beeinträchtigungen haben, dass Augen verloren haben oder ja, verletzt wurden, dass Ersatzkörperteile sozusagen gekauft werden können, und dafür haben wir eine Spende gesammelt in dieser Peña. También nos hemos puesto en contacto con otras asambleas y cabildos alrededor de Alemania y también en Europa. Y en otras partes del mundo nos hemos puesto en contacto con otros chilenos que están haciendo acciones similares en solidaridad con Chile. Wir sind auch sehr gut vernetzt, das heißt, es gibt in Deutschland in vielen Städten auch solche Treffen von Chilenen, und wir sind mit ihnen sozusagen in Kommunikation und auch europaweit, und wir haben da Kanäle und Treffen, die ja online stattfinden, wo wir kommunizieren und uns zusammentun in Solidarität für Chile. Und wie gesagt, das nächste Treffen ist auch mitunter an diesem Fest am 27. um 6 Uhr in der Brigittenstraße 5. Bueno, yo quiero agradecer mucho el espacio de la radio, la posibilidad de sonar acá en Hamburgo. Agradecer mucho también que se estén organizando acá. No se imaginan lo importante que es para nosotras saber que hay apoyo internacional. Y contarles, bueno, que las reporteras del caos sonamos por raraenvivo.wordpress.com. Repito, raraenvivo.wordpress.com. Y ahí están los capítulos de los programas que han sonado desde el 20 de octubre en adelante. Por si quieren escucharlo, están en español, por supuesto. Eso, muchas gracias. Letztens möchte sich unsere Radioberichterin von Reporteras del Caos, also Chaosberichterin, bei uns bedanken. Sie erkennt die Organisation von uns hier in Hamburg und in Deutschland an und möchte auch darauf hinweisen, dass ihre Radiobeiträge können online auf raraenvivo.wordpress.com zugehört werden. Okay. Und alle Radiobeiträge ab dem 20.10. können dort auf dieser Seite aufgerufen werden. Vielen Dank an alle und danke fürs Zuhören. Das war die Sondersendung heute. Ich hoffe, ihr habt das genossen hier. Sonst könnt ihr das auch online nochmal hören, soviel ich weiß. Und wir werden vielleicht versuchen, nochmal eine Sondersendung zu machen. Tschüss! Este es un mensaje dedicado a todos los que hicieron el 25 de octubre un día histórico. Y seguimos sumando. Va por flecha. Están disparando a quemarropa, weón. Están apuntando. Ya tenemos un gran milico. Se burlaron en la cara de los pobres. Y ahora.